Sound kommt aus den Boxen, kann's nicht fassen. Das ist nicht wichtig, er soll jetzt nur passen. Genau das ist alle Jahre wieder. Schnapp mir Stift und Papier, schreib es nieder. Lasst euch teilhaben, bitte nicht zu danken. Meine Songs sind Benzin, schnell auf Tanken. Frust und Kummer lassen wir unter, seid dabei. Fühlt euch gut, fühlt euch stark, seid nun frei. Um die Haters kümmern wir uns noch viel später. Scheiß auf sie, diese Scheißverräter. Können uns gestohlen bleiben, schon alles Gute. Du hast keine Lust, sag, nimm die Route. Lass die Sonne jetzt rein, Schluss mit Reden. Wir sind Frauen gesund, was für ein deutscher Segen. Geh jetzt nicht, denn ich bin gleich wieder zurück. Seid noch da, wenn ich auf Rekord drück. Kann es besser, ich kann es jetzt am besten. Ich will es probieren, ich will es jetzt testen. Auf dass es kommt, auf dass ich jetzt gewinne. Ich will's fühlen mit jeder meiner Sinne. Ihr seid noch von der Partie, schau jetzt auf die Uhr. Es ist 5 vor 12, wie ich gerade erfuhr. Doch lasst den Kopf nicht nennen, es geht nun weiter. So oder so, es fährt auch ohne seinen Reiter. Um euch dabei zu helfen, steht 16 Bar. Es gibt viel zu feiern wie Silvester und Neujahr. Deshalb lasst mal 5 Grad sein, bitte keine Trauer. Kein Wein, kein Name, nichts von wirklicher Dauer. Du sagst, du hast keine Lust, ich sag, bleib doch hier. Du willst gehen, ich sag, trink noch Bier. Was du willst, nicht schauen, alles Gute. Hör ich von sowas, schalte ich ganz schnell auf Mute. Bessere Zeiten kommen schon bald, kommen wirklich bald. Wird es zu schlimm, sei ich stopp und halt. Das muss nicht sein, muss wirklich jetzt nicht sein. Das soll's nicht sein, ja, so soll's jetzt sein. Ich kann es besser, ich kann es jetzt am besten. Ich will es probieren, ich will es jetzt testen. Auf dass es kommt, auf dass ich jetzt gewinne. Ich will's fühlen mit jeder meiner Sinne.